är snett. I don't snide again. I want in all this gentlet. A social is heute my friend. A social is net. Ja, dies war schön. Da hab ich gleich die Mutter gefragt. Du darfst mit dem Susi gehen. Ja, hat sie gesagt. I don't snide again. Ja, auf geht's heut. Weil ich jetzt das Dirndl hab. Susal ist heute mein Freund, er weiß tanzen kann. Auf geht's heim. Oh, weil jetzt das Dirndl hab. Susal ist heute mein Freund, er weiß tanzen kann. Die Musik spielt, heim treibt mir gar kein Geld. So lang dreht, bis der Hahn in der Früh als erste Mal grad. Riva, tanzen da die gern. Tanzen da die gern. So hab ich's kennengelernt, tanzen da die gern. Tanzen da die gern. Mit Radio Heimatmelodie durch die Nacht.